Domian. Das 1 Live Talk Radio. Jetzt anrufen. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Behinderte und Sexualität. Ich möchte gerne mit behinderten Menschen über ihre Sexualität sprechen und ich möchte gerne mit nicht behinderten Menschen sprechen, ob sie Erfahrungen schon gesammelt haben in puncto Sexualität mit Behinderten. Also Behinderte und Sexualität. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Marie und Marie ist 18 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Marie. Oh, eine schlechte Leitung, ich merk's schon. Egal, wir versuchen das jetzt. Gut. Bist du behindert? Nein, mein Freund ist behindert. Erzähl mal. Ja, also er hatte vor 2 Jahren einen Skiunfall, ist deswegen querschnittsgelähmt. Und ja, wir sind jetzt seit 3 Wochen zusammen und es geht jetzt halt darum, dass er mit mir schlafen will, aber ich von meiner Psyche aus her nicht kann. Mhm. Seit 3 Wochen erst zusammen? Ja. Wie und wo habt ihr euch kennengelernt? Also wir haben uns in der Grundschule kennengelernt. Mhm. Wir waren in einer Klasse. Ach so, ja. Eine ganz alte Bekanntschaft ist das schon. Ja. Mhm. Und dann sind wir halt beste Freunde gewesen die ganze Zeit. Mhm. Und ja, und dann irgendwann abends kam es dann halt zum Kuss und ja, dann waren wir zusammen. Vor 3 Wochen? Ja. Du hast dich nicht in ihn verknallt oder verliebt, als er noch gesund war, noch nicht behindert war? Nee, also es war immer eine Sympathie da. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es mehr war, aber ich... Mhm. Also so richtig verliebt habe ich mich erst, als dann halt der Kuss kam. Der Kuss kam. Von wem ging denn der Kuss aus? Von uns beiden eigentlich. Von euch beiden. Vor was hast du jetzt Sorge oder Angst oder was hemmt dich, was bremst dich? Also ich hatte noch nie einen behinderten Freund vorher, muss ich dazu sagen. Mhm. Und ich weiß halt einfach gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich ihn anfassen soll und ob, wie sagen wir jetzt mal, bei einem ganz normalen Menschen, der keine jegliche Art von Behinderung hat, oder ich weiß einfach nicht, wie ich ihn anfassen soll. Du sagst, er ist querschnittsgelähmt. Ja. Funktioniert bei ihm denn die Sexualität, die Sexualorgane so noch wie bei einem nicht behinderten Menschen? Oder gibt es da auch Einschränkungen? Nee, also er meint, er kann schon Erektionen bekommen, das auf jeden Fall. Mhm. Aber manchmal geht es halt einfach gar nicht. Mhm. Auch wenn er Lust hat, es geht einfach nicht, er kriegt keine Erektion. Mhm. Oder er wird mitten in der Erektion, schlaft es dann ab. Mhm. Das heißt, ich höre daraus, dass ihr schon ein bisschen darüber geredet habt. Ja, geredet schon. Ein bisschen oder auch sehr ausführlich? Nee, ausführlich eigentlich nicht. Mhm. Hast du ihm das auch so gesagt, dass du Sorge hast, dass du gar nicht weißt, wie du damit umgehen sollst und wo du ihn anfassen sollst und wie das überhaupt geht im Bett, weil er ja nicht dann so fidel ist wie ein gesunder Mensch? Hast du ihm das alles mal so gesagt? Ja, ich habe ihm das gesagt, aber er ist dann nicht direkt sauer geworden. Er hat dann auch erst gesagt, ja, ich verstehe dich, ich weiß, was du denkst und ich kann auch versuchen zu verstehen, wie du fühlst, aber mach dir keine Sorgen darum, das klappt schon. Und aber ich habe einfach immer das Gefühl, dass, oder ich habe die Angst davor, dass wenn er dann keine Erektion bekommt zum Beispiel, dass es dann an mir liegt, dass er das Vertrauen vielleicht nicht zu mir hat. Mhm. Obwohl er dir diese Angst ja schon mal genommen hat, indem er gesagt hat, das kommt schon mal vor. Krankheitsbedingt, dass die Erektion einfach nicht funktioniert oder mittendrin irgendwie wieder zusammensackt. Ne? Das hat er dir ja schon mal so erklärt. Marie, also ich will dir mal sagen, ich glaube, dass das erstmal eine ganz normale Reaktion ist, von deiner Seite auch unsicher zu sein, Scheu zu haben. Ich will dir sagen, ich wüsste es auch nicht. Wenn ich jetzt mit jemandem zusammen käme, der behindert ist, wäre ich erstmal auch unsicher, wüsste nicht genau, wie man damit umgehen soll. Erstmal, das halte ich für völlig normal und das wäre schon übernatürlich, wenn du jetzt ganz locker da sagen würdest, ich mache das, ich handle das alles irgendwie so. Du bist ja immerhin auch erst 18 Jahre alt. Wie alt ist der Freund übrigens? 20. Mhm. Ich finde, ihr habt jetzt schon mal einen ganz richtigen Weg eingeschlagen. Nämlich, du hast mit ihm darüber geredet, angefangen zu reden, und er hat dir darüber auch Auskunft gegeben. Mhm. Und auch schon intime Auskunft, ne? Und ein bisschen erklärt. Ja. Tasse, ich meine, ihr seid doch nur mal gerade erst 3 Wochen zusammen. Tastet euch doch noch ein bisschen mehr aneinander. Es muss ja nicht gleich zu dem direkten Geschlechtsverkehr kommen. Schmust ja erstmal ein bisschen miteinander, streichelt euch, zieht euch aus, macht irgendwelche so erotischen Dinge zusammen, um so allmählich an euch heranzukommen und euch aneinander zu gewöhnen und auch aneinander heranzutasten. Und rede mit ihm. Frag ihn, sag ihm, wenn du unsicher bist. Ich glaube, dass das funktioniert. Ja, okay. Ihr seid ja verliebt ineinander, ne? Und du hast dich ja. Auf jeden Fall. Ja, siehst du, das sagst du aus vollem Herzen heraus. Und du hast dich in ihn verliebt, obwohl er querschnittsgelähmt ist. Manch ein Mädchen hätte sich darauf ja auch gar nicht eingelassen. Das heißt, die Behinderung ist ja eigentlich gar kein großes Thema für dich, oder? Nee, eigentlich das nicht. Ja, siehst du. Also wird das andere auch zu regeln sein. Ja. Vorsichtig rantasten und viel reden, würde ich sagen. Ja, ist okay. Und er macht ihm einfach begreiflich, dass er da nicht böse sein soll. Wird er auch nicht sein, glaube ich nicht. Ja. Wenn der wird schon spüren, dass du ihn gerne hast und dass du verliebt bist, ihn sehr lieb hast. Und dann kriegt man das auch hin. Ich bin fast sicher, so in einem halben Jahr ist das überhaupt gar kein Thema mehr zwischen euch. Dann wird das einfach gemacht und ihr habt Spaß miteinander. Ist okay. Na, ich wünsche viel, viel Vergnügen. Dankeschön. Und grüße ihn herzlich. Ja, mach ich. Tschüss. Behinderte und Sexualität. Ich habe gerade einen interessanten Hinweis aus meiner Regie bekommen. Einige Leute scheinen dieses Schild hier zu misszuverstehen. Die denken, es gibt 2 Themen heute Nacht, nämlich Behinderte und das Thema Sexualität. Nein, das packen wir natürlich zusammen. Das wäre ja nur ein bisschen sehr kurios. Also es geht um behinderte Menschen und deren Sexualität. Wie lebt ihr eure Sexualität, die ihr behindert seid? Kommt ihr damit klar? Habt ihr Probleme? Könnt ihr vielleicht gar nicht Sexualität richtig leben und seid dennoch sehr glücklich, weil ihr irgendwelche anderen Wege gefunden habt für euer Leben. Und ich würde halt auch gerne, so wie gerade mit der Marie, mit nicht behinderten Menschen sprechen, die mit Behinderten zusammen sind. Wie funktioniert das? Hat euch das Schwierigkeiten gemacht? Oder gibt es vielleicht auch irgendwelche Aversionen der Umwelt, die sagen, dass die Leute sagen, wie kannst du denn mit so einem Rollstuhlfahrer zusammen sein und mit einem Blinden? Also ich glaube, ihr habt das Thema jetzt verstanden, wie wir das meinen. Telefonnummer 0800 5678 111. Klaus ist dran und Klaus ist 29 Jahre alt. Ja, richtig. Hallo, guten Morgen, Klaus. Morgen. Behindert? Ja, ich bin behindert, ich bin blind. Ja? Ja, und ich wollte sagen, also bei mir, mein Körper funktioniert, also nach meiner Meinung ganz normal. Bist du seit Geburt an blind? Ich bin seit Geburt blind, ja. Mhm. Und weil ich habe das selbst versuchen und auch bei einigen Situationen, wo gemerkt habe, mein Körper habe ich das Gefühl, das reagiert wohl normal. Aber ich habe das wirklich schon, was du jetzt vorhin im Vorspann schon gesagt hast, gemerkt, dass die Umwelt da so ein bisschen Probleme mit hat. Mhm. Mit Blind und vor allem gerade mit Blind und Sexualität. Inwiefern hast du das gemerkt? Ja, ich kann da mal so ein Beispiel nennen. Mhm. Ich bin ein bisschen verliebt und habe das einem Kumpel von mir erzählt. Mhm. Da hat er zu mir gesagt, ja, was willst du denn mit einer Frau? Du kannst sie doch sowieso nicht sehen, du bist sowieso blind. Ja, ein sehr netter Kumpel. Ja, also ich freue mich, irgendwann die verplatt. Ich konnte mir auch nicht. Sagen wir mal, ein Idiot, ne? Ja, in dem Punkt ja. Ja, würde ich schon so sagen. Hm. Was ist denn das für einer? Kennst du den näher? Ja, wir sind ja lose befreundet. Mhm. Hören wir ab und zu mal zusammen. Mhm. Ab und zu gehen wir auch zusammen raus. Mhm. Gibt es denn andere Reaktionen auch von Leuten vielleicht, die näher an dir sind, die um dich herum sind? Also ich habe bis jetzt so richtig direkt darauf angesprochen, eigentlich muss ich zugeben, auch noch niemanden. Mhm. Ich habe halt nur eben diese Reaktionen erfahren. Ne? Hast du denn, du bist 29 Jahre alt, ja. Höre ich das richtig, dass du noch nie eine Frau gehabt hast, eine Beziehung hattest? Beziehung ja, aber keine Sexualität, immer nur ist wohl nicht über Streicheln oder so hinausgegangen. Mhm. Die Beziehungen, die du hattest, wie lange haben die gewährt? Ja, also ich hatte 2 längerfristige, das eine war so 3-4 Monate, mhm. Und das andere war ein halbes Jahr. Und über Streicheln ist es nie hinausgegangen? Nee. Warum nicht? Ja. Waren das irgendwann, vorab noch die Frage, waren das auch blinde Frauen oder? Die eine war blind, die andere nicht. Ja. Und warum ist das nicht darüber hinausgegangen? Ja, beim unterschiedlich. Also beim ersten Mal hatte ich da ein bisschen, muss ich zugeben, ein bisschen Angst vorgehabt. Mhm. weil ich muss dazu sagen, das habe ich vorhin nicht gesagt, ich bin ein bisschen Späteinsteiger. Ich habe erst so die einige Erfahrungen, die andere mit 13, 14 machen, habe ich erst mit, weiß ich, 26, 27 gemacht. Und da, als da damals, da war ich 24, da hatte ich erstmal noch nicht so die Erfahrung. Und dazu kam auch, ja, die Frau war 9 Jahre älter als ich. Ja. Das ist mir auch, war ein bisschen anders, also die wollte schon ein bisschen engere Beziehungen haben und ich war noch so ein bisschen freiheitsliebend. Achso, oder vielleicht hat sie dich einfach auch ein bisschen zu sehr überrumpelt, kann das auch sein? Nee, ich denke, das lag schon an mir, dass ich ein bisschen so freiheitsliebend damals noch war. Und ja gut, ja. Freiheitsliebend. Ja gut, die Frau wollte dann wahrscheinlich in eine nähere Beziehung und du hast dann auch gedacht, wenn ich mich jetzt auf die Sexualität einlasse, dann bedeutet das ein Signal in Richtung längere Beziehung. Ja, so weit habe ich gar nicht gedacht. So weit ist es auch gar nicht gekommen, weil wie gesagt, ich wollte meine Freiheit auch irgendwie haben. Wie kam das denn überhaupt, Klaus, dass du, wie du sagst, so ein Spätentwickler, so ein Spätzünder geworden bist? Hängt das auch mit der Behinderung zusammen? Ich habe mich irgendwie nie so getraut, was mit mir zu machen. Also wenn da irgendwie Erektionen sowas kam, da habe ich auch ein bisschen Rückzieher gemacht. Weiter wollte ich nicht gehen. Wie gehst du denn oder wie bist du denn bis heute im Alter von 29 Jahren als blinder Mann mit deinen sexuellen Bedürfnissen umgegangen? Was machst du? Wie lebst du das? Ja, also im Moment mache ich das so, wenn ich das Bedürfnis habe, dann über selbst. Also Selbstbefriedigung läuft schon, machst du. Ja. Das machst du. Jetzt hast du gerade gesagt, du hättest dich da verliebt in eine Frau und da hat der Kumpel so bescheuert darauf reagiert. Ja. Wie hast du gemerkt, dass du in die Frau verliebt bist? Du kannst sie ja nicht sehen. Wir sehen dann, da läuft das ja meistens zuerst immer so über die Blicke ab. Ja, ich weiß nicht, es war einfach, bei dieser Frau war es jetzt so, ich habe die kennengelernt auch auf einer Segelfreizeit. Ja, zuerst war da eigentlich nichts so. Dann merkte ich, ja, wir hatten beide zum Beispiel ein Interesse, wir interessieren uns beide für Fußball. Ja. Und dann, ich habe gemerkt, wenn dann, weiß ich, wir Samstag zum Fußball gegangen sind, dass ich mich da irgendwie drauf gefreut habe. Wenn ich mit ihr zusammen. Und dann, also man muss, wenn man blind ist, sich schon etwas eingehender mit einem Menschen beschäftigen, bevor man sagt, ich bin interessiert und bin verliebt. Ja. Ne? So kann man das sagen. Ja. Die Sehenden sagen ja manchmal, das war lieber auf den ersten Blick. Wir haben noch kein Wort getauscht. Das ist eben, dass der Blickkontakt ist. Für uns nicht realisierbar. Ich kann die Leute nicht angucken. Ich kann den Kopf wohl in die Richtung drehen, aber ich kann keinen Blickkontakt herstellen. Du bist vollkommen blind. Du siehst doch nicht irgendwie Konturen oder irgendetwas. Nicht, also ab und zu sehe ich mal einen Schatten oder so. Aber das hat, also Blickkontakt oder sowas kann ich nicht herstellen. Also, im Großen und Ganzen zusammengefasst, du hast Probleme, große Probleme damit, Frauen kennenzulernen, auch sexuelle Erfahrungen zu machen, eben weil du blind bist. Ja. Ja. Jetzt habe ich gerade hier einen Hinweis bekommen aus meiner Regie. Es ist uns jetzt noch jemand zugeschaltet, Klaus. Und zwar heißt die Person, es ist ein Mädel, die heißt Lea und ist 19 Jahre alt. Hallo Lea. Hallo Jürgen. Hallo Lea. Jetzt weiß ich gar nicht, warum du zugeschaltet bist. Jetzt bin ich auch ganz aufgeregt und ganz neugierig. Bist du auch blind? Ich bin sehbehindert, ja. Also ich bin quasi blind. Ich habe einen Sehrest von 2%. Das heißt, ich sehe Umrisse, Schatten, Konturen, aber auch kräftige Farben noch. Also, aber es reicht auch nicht mehr für Blickkontakt, bei weitem nicht. Und du kannst überhaupt nicht Menschen einschätzen aufgrund ihres Äußeren? Ganz genau. Überhaupt nicht, ne? Also höchstens, ich kann vielleicht sehen, ob jemand einen knallroten oder einen knallgrünen Pullover hat. Das ist auch schon alles. Ist das bei dir auch von Geburt an? Von Geburt an. Ja. Wie ist das denn bei dir mit Männern, mit Erotik, mit Flirten und so weiter? Ja, es ist im Prinzip so, dass ich mehr so, etwas offensiver bin. Also ich zeige den Leuten irgendwie hier, kommt her, ich bin mehr oder weniger zu haben. Und ich stehe halt auch auf dem Standpunkt, dass man, wenn es so ist, dass man selber nicht auf die Leute zugehen kann, weil man sie nicht sieht und weil man sie nicht einschätzen kann, dass man dann selber Signale setzen muss, von wegen, um den Leuten halt zu zeigen, dass sie auf einen zukommen können. Also das würdest du jetzt dem Klaus, genau das würdest du dem Klaus sagen? Das, ja, zum Beispiel, also ich kann keine Patentrezepte geben, aber das ist halt eine Sache, die bei mir ganz gut funktioniert, weil ich dadurch eigentlich doch sehr gute Auswahl habe. Kannst du damit was anfangen, Klaus, was die Lea sagt? Ich bin eigentlich eher etwas, das ist für mich, das ist ein bisschen schwer umzusetzen, weil ich bin einfach defensiver Mensch. Eher schüchtern auch ein bisschen. Ja, ein bisschen, also in Bezug auf Frauen, ja. Also ich habe, weiß ich, keine Probleme, jemanden nach dem Weg zu fragen oder so, aber sonst auf Frauen bin ich schüchtern. Also Lea, jetzt sag mal was zu dem Klaus, der etwas schüchtern ist, er wirkt ja auch ein bisschen zurückgenommen. Was würdest du ihm denn so mit deinem Erfahrungshintergrund, den du jetzt schon hast, was würdest du ihm jetzt direkt darauf antworten? Oh, das ist sehr schwer. Wie gesagt, ein Patentrezept habe ich nicht, aber es ist halt so, es kostet auch durchaus Überwindung, das ist klar. Mhm. Es ist schon ein bisschen schwieriger, nur es ist, ich meine, ja. Also meine Taktik lässt sich nicht wirklich übertragen, weil ich sage dann ja, ich ziehe mich irgendwie sexy an und ich sehe irgendwie gut aus und ich hab ein ganz gutes Selbstbewusstsein, beziehungsweise jetzt. Das ist ja dann schon wieder die Sache, wo man sich dann schon wieder überwinden muss, jetzt musst du mal um ein bisschen das wirklich hinzukriegen. Aber ja, ich zeige den Leuten halt einfach hier, ich bin ein ganz normales Wesen mit sexuellen Bedürfnissen, weil das muss man den Leuten zeigen. Ja. Also oder auch einfach mit Nähebedürfnis oder mit Zärtlichkeitsbedürfnis oder was auch immer für ein Bedürfnis. Aber das muss man den Leuten zeigen. Ist vielleicht aber wirklich auch eine Typfrage, ne? Der Klaus. Sicherlich, klar. Ne, Klaus, du bist halt auch eher so ein eigentlich ein zurückgenommener Mensch, ne? Ja. Und da kann man auch nicht gleich so lospreschen. Es ist richtig, aber so bin ich auch mal gewesen. Und es hat mich auch verdammt viel Überwindung gekostet, das zu ändern. Jetzt musst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das hört sich ja fast so an, als würdest du rauschende Sexpartys feiern. Oder toll. Wie? Das tue ich jetzt ohne Blödsinn. Du feierst rauschende Sexpartys? Nicht so in dem Sinne, aber ich gehe zum Beispiel auch auf SM-Partys. Weil nein, ich auf SM stehe. Ist das wahr? Du gehst auf SM-Partys? Ja, das tue ich. Wie bist du denn da rangekommen, darauf gekommen? Oh, das ist eine ganz verwirrte Story. Also, soll ich die ganz erzählen? Nein, nur so ein paar Sätze. Durch einen Freund, dann bist du... Im Prinzip durch einen Freund. Es war so, dass ich eigentlich keine SM-Neigung hatte in dem Sinne. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der hat mich irgendwie völlig fasziniert. Dann habe ich irgendwann festgestellt, boah, der steht da ja drauf. Ja. Und dann habe ich mal gedacht, okay, ausprobieren ist ja super spannend. Ja. Habe festgestellt, dass mir das absolut gefällt. Was macht man denn mit dir oder machst du was auf dem Nein, Instagram? Man macht mit mir normalerweise. Also es ist auch manchmal so, dass ich irgendwie die, sagen wir mal, dominante Rolle spiele, aber das kommt eher selten. In der Regel lässt du dich auspeitschen? Ja, nicht wirklich. Also in der Regel lasse ich mich auch schon mal mit heißem Wachs beträufeln oder ein bisschen fesseln und solche Spiele. Klaus, wie wäre das denn? Vielleicht könntest du mal mit Lea auf eine SM-Sexparty gehen. Ja, muss man ausprobieren. Sagte er voller Begeisterung. Ja, das sind die Sachen, die dann auch wiederum Überwindung kosten, wahrscheinlich, wenn man schüchtern ist. Du hast keinen festen Freund im Moment, Lea? Ich habe einen nicht festen Freund. Ich habe eine offene Beziehung. Wir haben uns schon mal unterhalten, da habe ich dir das auch schon erzählt. Und da hast du gesagt, du müsstest dann ja mit mir schimpfen, aber musstest du dann doch nicht oder so ähnlich. Mensch, jetzt irgendwie dachte ich gerade, die Stimme kommt ja auch ein bisschen bekannt vor. Ich habe dich mal zugequatscht, ja, zu einem ganz ähnlichen Thema. Also eine offene Beziehung, das heißt, du hast wechselnde Sexpartner auch, die du unter anderem in diesen Sexclubs auch kennenlernst. Ja, so ungefähr. Also ich habe einen mehr oder weniger festen Partner, der eigentlich mein bester Freund ist und nebenbei halt ab und zu mal jemand anderem. Gibt es denn da auch das Phänomen, ich meine, dass es das gibt, wissen wir ja auch, aber ich weiß nicht, ob es in den Sexclubs das auch zu finden gibt, dass Leute auf dich zugehen, die das geil finden, dass du behindert bist? So konkret ist es mir noch nicht passiert, aber mir hat zum Beispiel mal jemand gesagt, dass er es faszinierend findet, dass ich halt nichts oder zumindest so wenig sehe, weil er halt meinte, dadurch sind meine anderen Sinne ganz anders ausgeprägt. Was ja auch stimmt, wahrscheinlich. Ne? Ja. Was sicherlich zum Teil auch stimmt. Also die Wahrnehmung ist schon verlagert. Also Lea, wir müssen jetzt irgendwie dem Klaus noch ein bisschen auf die Arme greifen. Ja. Sag ihm irgendwas, was schlag ihm was vor. Oh mein Gott, das ist schwierig. Ich habe ja gesagt, ich kann dir kein Patentrezept sagen, weil ich habe selber auch keins. Die Sache ist verdammt schwierig, weil wenn man selber schüchtern ist und wenn man selber ein großes Problem hat, auf Leute zuzugehen und andererseits die Leute aber auch nicht auf einen zugehen, dann ist das verdammt schwierig. Und man muss im Prinzip irgendwie die Leute dazu bringen, dass sie einen interessant finden, dass sie einen spannend finden, dass sie auf einen zugehen. Ich habe gerade zu Lachs gesagt, Klaus, zu dir, dann kannst du ja mal mit auf diese SM-Sex-Party gehen. Kann man natürlich auch nicht so sagen, wenn das nicht dein Ding ist, ne? Ich weiß nicht, muss man ausprobieren, habe ich ja gesagt. Ich meine, das sollte jetzt auch kein Tipp sein in dieser Richtung. Ich wollte halt nur sagen, hier, es geht halt auch anders. Hast du denn? Trotz Sehbehinderung oder trotz Blindheit, trotz was auch immer für einer Behinderung, ein tolles Sexualleben haben. Klaus, hast du denn eine Frage an die Lea, die ja nun doch ziemlich pfiffig in diesem Bereich zu sein scheint? Ich wollte sie mal fragen, ob sie denn schon mal, wenn ich das mal so fragen darf, ob sie denn schon mal Sex gehabt hat. Ja, doch. Ja, davon bin ich aber auch ausgegangen, aber heftig, ne? Also, oder? Ja, klar, ne? Ja, in diversen Varianten. In diversen Varianten. Und wie hast du das denn dann gemacht? Du hast ja gesagt, du warst früher auch schüchtern. Wie hast du das denn dann gemacht, dass du das überwunden hast? Ja, ich weiß es nicht. In dem Zeitraum, wo ich schüchtern war, hat das nicht wirklich geklappt. Es ging eigentlich erst los, als ich eben diesen besten Freund von mir kennengelernt habe. Also es hat bei dir so einen Knack gegeben, ne? Es hat bei mir einen Abschluss. Von der schüchternen Person zur offensiven Person. Vielleicht kannst du diesen Knack versuchen zu erklären und vielleicht kann da der Klaus sich irgendwas von abschneiden. Das ist schwierig zu erklären, weil der Punkt ist, es kam im Prinzip von außen. Mhm. Ich habe gemerkt, ich finde irgendwie Anerkennung und ich werde irgendwie akzeptiert. Beziehungsweise es gibt auch jemanden, der mich mag und der mich irgendwie toll findet, der mich attraktiv findet, der mich erotisch findet und ich merke schon, man kann das nicht so richtig konkret sagen. Nee, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Bestätigung bekommen habe, hat es halt einen Knack gegeben. Und diese Bestätigung muss man halt von außen bekommen und das ist das Problem, weil man kann es nicht herbeiführen. Also, lieber Klaus, du merkst, so richtig kann man keinen Rat geben, ne? Aber auf jeden Fall kann man daraus hören, was er erzählt hat, dass es überhaupt keinen Grund gibt, irgendwie depressiv zu werden und den Kopf hängen zu lassen. Sehr richtig. Irgendwie geht's schon. Es liegt natürlich auch immer an einem selbst, ob man nun behindert ist oder nicht behindert. Ne? Man muss immer so ein bisschen vielleicht auch den Arsch hochkriegen. Ne? Und die Partner flattern einem nicht so ins Haus. Man muss immer was tun. Ja. So, ihr beiden. Man muss vor allen Dingen ein bestimmtes Bewusstsein von sich selbst haben. Das ist nämlich noch ein Appell, den ich loswerden muss. Mhm. Alle Behinderte oder viele Behinderte, die ich kenne, haben immer so diese Attitüde von wegen, ach, ich krieg ja sowieso keinen ab, ich bin ja behindert und so weiter. Das ist der letzte Blödsinn. Ich verstehe. Das ist ein absoluter Quatsch. Ja. Nur weil ich irgendeine blöde körperliche oder sonst was für eine Schädigung habe, bin ich nicht automatisch ein asexuelles Wesen. Absolut. Da kann ich nur bestätigen, was ich hier... Das kann unheimlich viel aus sich machen. Was ich hier immer gehört habe. Also die Lea ist auch eine gute Rednerin, ne? Hören wir alle. Ja, ich hab dich ja schon mal... Schnattert wie ein Wasserfall. Aber sehr nett, sehr freundlich. Ich wünsche euch beiden, Lea und Klaus, alles Gute und vor allen Dingen dir auch, Klaus, dass du aus den Pötten kommst. Ne? Das wünsche ich ihm auch. Dass mal was passiert. Und lass dich nicht runterziehen von solchen blöden Bemerkungen von irgendwelchen Leuten. Ja. Alles? Die Leute haben alle keine Ahnung, das ist das Problem. Absolut. Beweise ihnen, dass du ein toller Mensch bist. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Jetzt habe ich den Wilhelm hier. Und Wilhelm ist 55 Jahre alt. Hier Wilhelm. Ja, guten Wilhelm. Guten Abend, Jürgen. Guten Morgen. Als Einstieg darf ich vielleicht wählen, du hattest mal vor 2-3 Jahren eine Anruferin, die gewissermaßen meinte, sie muss ihm vorherschicken, ich bin querschnittsgelähmt durch einen Verkehrsunfall. Seit wann bist du? Seit wann? Seit wann? Seit 1960. Seit 1960, so lange schon. Mhm. Und bin als Fußgänger von einem volltrunkenen Autofahrer angefahren worden und seitdem im Querschnitt. Das heißt, du kannst über dieses Thema Behinderte und Sexualität sehr viel erzählen, weil du so viele Jahrzehnte... Ich glaube, dass ich einiges dazu sagen kann. Ja. Jedenfalls, also diese Anruferin drückte etwa so aus, Rollstuhlfahrer sind selbstverständlich impotent. Und das hat mich damals schon geärgert, hat mich immer wieder geärgert. Ich hatte auch immer wieder mal vorgehabt, dich anzurufen, aber... Es ist nie dazu gekommen und gestern Abend sah ich zufällig, dass du eben heute dieses Thema hast. Und das jetzt rufst du an. Probierst es und wenn es durchkommt, dann soll es eben so sein. Also, Rollstuhlfahrer sind nicht immer impotent. Im Gegenteil. Sagte Wilhelm. Also, bitte, ich kann natürlich nur für Querschnittsgelähmte sprechen. Ja. Parkinson'sche oder... Ja. Und es gibt natürlich da auch große Unterschiede bei den Querschnittsgelähmten. Auch da, eben natürlich. Lass uns über dich jetzt ganz konkret reden, Wilhelm. Ja. Wie hast du deine Sexualität gelebt in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren? Leider so gut wie gar nicht. Leider so gut wie gar nicht. Beziehungsweise ein einziges Mal habe ich jetzt vor 2 Jahren mit einer Frau bin ich eins geworden. Aha. Damals, als der Unfall passiert ist, 1960, da warst du nicht verheiratet, verlobt oder irgendwas? Nein, das kannst du dir vorstellen, 15 Jahre war ich da. Natürlich, nicht, natürlich. War noch auf dem Gymnasium. Natürlich, Und damals war eine andere Zeit, damals hatte ein Mann, also ich hatte auch keine Freundin, nicht, Sexualität war da noch nicht so. Es hat dann aber auch dazu geführt, dass aufgrund der Behinderung du eben keine Frau gefunden hast, als du dann älter wurdest. Ich habe 1969 eine Frau gefunden gehabt, war verlobt, habe ein Jahr mit ihr zusammengelebt, wir haben uns getrennt. Habt ihr denn in diesem Jahr miteinander geschlafen? Einmal haben wir es versucht, sie meinte auch, und zwar eben in dieser so schönen sogenannten Missionarstellung, sie meinte auch, ich wäre in ihr drin gewesen, aber ich glaube, da hat sie mir lieber Gefallen getan, um mich zu bestätigen. So, dann ist ganz viel Zeit vergangen, jetzt bis vor 2 Jahren, dann hattest du nochmal Sex mit einer Frau. Ja, ich habe auch weitere Dazwischenpartnerinnen gehabt, aber, und das ist das, was für mich das große Handicap war, das sehe ich also heute so, dass ich wahrscheinlich eine Höllenangst gehabt habe. Nicht nur Angst, eine Höllenangst zu versagen. Ach so. Und obwohl, du hast es, ich unterstreiche das nochmal, wie du es gerade gesagt hast, obwohl der Trieb da war und die Erektionskraft auch da war und da ist. Ich darf dazu eben kurz sagen, ich bin ein sogenannter Urinalträger, Kondom-Urinalträger, und zum Anlegen des Kondoms ist es sinnvoll, eine Erektion herbeizuführen. Mhm. Und also in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren habe ich praktisch täglich eine Erektion herbeigeführt. Erklär uns doch nochmal genau, was ein Kondom-Urinalträger ist. Ein Kondom, wissen wir alle, was das ist, nicht? Und dieses Kondom wird also mit einem Hautkleber am Penis angeklebt. Mhm. Es geht über in einen Gummischlauch. Mhm. Der Gummischlauch oder an den Gummischlauch wird ein Auffangbeutel angesteckt und schon sitze ich im Trocknen. Und warum musst du das? Weil der Schließmuskel der Blase nicht funktioniert. Ja. Ich bin harninkontinent, nenne ich das. Mhm. Nicht? Und habe keine Kontrolle über die Blasenentleerung. Mhm. Und diese Erektion, die du dann herbeigeführt hast, um dieses Kondom anzubringen, ja, aufzukleben, wie hast du die hingekriegt, die Erektion? Ja, das wollte ich auch noch ganz gerne gesagt haben. Durch visuelle Wahrnehmung Vorstellungen erlange ich und wahrscheinlich auch kaum einen Querschnitt eine Erektion, weil eben die Leitung vom Gehirn zum Erektionszentrum, das im Lendenwirbelbereich liegt, unterbrochen ist. Hat man eben durch eine visuelle Wahrnehmung bekommt man keine Erektion. Also wenn du nette, tolle Frauen siehst, das funktioniert nicht, dass du dann direkt anstehen hast. Das geht nicht. Nein, das ist also sehr, sehr selten. Aber. Kann passieren. Das ist mir auch sicherlich passiert. Aber es ist extrem selten. Ne? Aber wie geht's denn? Ich durch manuelle Reizung. Durch manuelle Ganz Reizung. Einfach. Mhm. Ich habe irgendwann mal angefangen, an der Eichel zu ziehen oder den Penis in zwischen Daumen und Zeigefinger zu nehmen und zusammenzupressen. Gut, das sind so die Techniken, wie man das dann wieder hinbekommt. Das muss jeder für sich selbst ausprobieren. Bist du denn fähig dann auch zu einem Orgasmus? Jein. Und zwar eben dieses eine Mal, bei dem ich Verkehr gehabt habe, habe ich Gefühle gehabt, die ich als Orgasmus ähnlich bezeichnen würde. Mhm. Nur, bitte, das ist also mit Vorsicht zu genießen. Na gut, das war jetzt das eine Mal, aber ich könnte mir vorstellen, dass du in all den Jahren natürlich auch dich selbst befriedigt hast. Bei der Selbstbefriedigung nein? Nein. Da habe ich also nie dieses Gefühl gehabt. Das war ganz allein bei dem einen Mal. Mhm. Das heißt, du befriedigst dich dann auch gar nicht selbst, weil es gar nicht... Doch, im Gegenteil. Das war früher, also wenn ich eben eine Erektion herbeigeführt habe, um das Kondom zu kleben, was macht ein Mann, der eine Erektion hat, hat keine Partnerin, der onaniert. Und aber da ist so schwer nachzuvollziehen. Warum onanierst du, wenn du kein Orgasmusgefühl hast? Das war einfach mein Trieb. Also ich habe wohl eine sehr, nach meinem Dafürhalten, eine sehr ausgeprägte Libido. Mhm. Also vor meinem Unfall habe ich mindestens dreimal täglich onaniert. Mhm. Nicht? Und hast du es dann weitergemacht? Kommt es dann auch zum Samenerguss? Nein. Auch nicht? Auch nicht. Nein. Aber du weißt doch gar nicht, wann du aufhören kannst, sollst, wenn du nichts spürst. In dem Sinne weiß ich es nicht, aber letzten Endes, wenn du lang genug onaniert hast und... Hörst dann irgendwann auf. Da hört man eben auf und das ist eben das... Nun klingt das alles ja doch recht kompliziert, was du gerade auch erzählt hast, Wilhelm. Bist du so ein bisschen missmutig darüber, dass dein Leben eben die letzten 20, 30 Jahre dann doch relativ sexuell arm verlaufen sind? Glaube ich behaupten? Nein. Mhm. Ich habe es geschafft. Also ich habe einen sehr festen Glauben an einen Schöpfer, wie ich sage. Mhm. Ich spreche nicht gern von Gott, weil das Wort Gott für mich von der Kirche selbst so oft missbraucht ist. Mhm. Ich spreche lieber von meinem Schöpfer und ich sehe es als kein Geschenk meines Schöpfers, dass ich so mit meiner Behinderung und allem drum und dran fertig werde, wie es fertig. Das ist doch eine tolle Lebenseinstellung. Ich möchte behaupten, dass ich lieber lebe als mancher Nichtbehinderte. Das ist ja eine tolle Aussage. Das heißt, du haderst nicht mit deinem Schicksal, dass das damals passiert ist und du hast dich damit auch nicht... Da darf ich vielleicht ganz kurz einen Spruch meiner Mutter zitieren. Was du nicht kannst ändern, musst du lassen schlendern. Ja. Wenn du nach diesem Spruch lebst, dann erlebt sich wesentlich leichter. So ein einfacher Spruch. Gegen Windmühlen zu kämpfen, ist vergeben. Ein einfacher Spruch, aber so viel Weisheit steckt da drin. Ne? Lieber Willem, es hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und so eine gute Lebenseinstellung vor allen Dingen. Sehr gern. Danke dir. Alles Gute, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Punkt 1.30 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Behinderte und Sexualität. Und ich möchte folglich gerne mit euch reden, die ihr behindert seid. Gerne, wenn ihr das auch wollt, über eure Erfahrungen mit Sexualität sprechen. Wie lebt ihr Sexualität oder müsst ihr auf Sexualität verzichten? Und vielleicht ist es gar nicht schlimm für euch und ihr habt irgendwelche anderen Wege gefunden, um damit gut auszukommen. Und ich möchte natürlich auch gerne mit nicht behinderten Menschen sprechen, die Kontakt haben mit einem behinderten Menschen oder vielleicht sogar einen Partner haben, der behindert ist. Wie lebt ihr die Sexualität? Wie funktioniert das? Ist das ganz normal oder gibt es doch Probleme? Wie macht ihr es? Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Volker, schönen guten Morgen, 29 Jahre alt. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Hallo. Du bist behindert. Nein. Nein. Ich bin Wohnheimleiter in einem Wohnheim für geistig Behinderte. Mhm. Wie alt sind die Bewohner? Wir sind von 27 bis 43 in etwa. Du bist Wohnheimleiter? Mhm. Schon, mit 29? Ja. Also der Chef im Haus. So ist es. So ist es, ja. Ja, dazu möchte ich einfach mal sagen, Ich glaube, dass das Thema Sexualität und geistig Behinderte, das ist noch ein ganz anderes Gebiet, ne? Ja, auf jeden Fall. Also meine Schulzeit liegt schon etwas lange zurück, als ich die Schule gemacht habe für Heilerziehungspfleger. Mhm. Und da kam schon das erste Gespräch schon an den Schulen über Sexualität und Behinderte. Da wurde dann sehr groß geschrieben. Mhm. Damals konnte ich schon nicht so viel damit anfangen, weil ich vorher eigentlich gar nicht so viel mit Behinderten zu tun hatte. Mhm. Aber jetzt in meinem jetzigen Job muss ich jeden Tag feststellen, dass es für geistig Behinderte meines Erachtens noch viel, viel problematischer ist als für Körperbehinderte, wie der Vorsprecher zum Beispiel sagt. Sag mal, Volker, wie gehen denn? Du bist ja dann konfrontiert mit Menschen, du sagst zwischen 27 und 43 Jahre, die alle in Saft und Kraft stehen, körperlich. Mhm. Wie leben denn geistig behinderte Menschen ihre Sexualität aus? Also es ist verschieden. Zuerst mal möchte ich klarstellen, Sexualität, wo fängt sie bei geistig Behinderten an? Mhm. Ist es nur das Berühren oder ist es bereits das Küssen oder ist es der Geschlechtsakt? Gibt es auch den Geschlechtsakt? Leider Gottes hier in dem Wohnheim, wo ich jetzt tätig bin, im Moment nicht. Ja. Deshalb sage ich, da komme ich gleich drauf. Mhm. Die Behinderten leben teilweise ihre Sexualität aus durch Onanieren. Mhm. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass geistig Behinderte diesen ganzen Schamquark, sage ich jetzt mal, wie wir den vielleicht in uns haben, gar nicht haben. Nein. Heißt das, dass die einfach dann mal ganz entspannt irgendwo in der Ecke sitzen und die Hose aufmachen und loslegen? So ist es, genau so. Ist das nicht sehr schwer dann als Personal, als Mitarbeiter, jetzt für dich und deine Kollegen, damit dann unbefangen umzugehen? Nein, muss ich ganz klar sagen, nein. Wir haben gelernt, dass geistig Behinderte Menschen sind wie du und ich. Mhm. Und sie haben genau die gleichen Gefühle wie jeder andere auch. Also warum soll man einen geistig Behinderten nicht zugestehen. Ah ja, das ist keine Frage. Nee, natürlich, Volker. Aber wir sind ja nun, wir sind das ja noch nicht gewohnt, dass wir in der Kneipe irgendwo sitzen und plötzlich macht jemand die Hose auf und onaniert. Das heißt, das ist ein Tabu in unserer Gesellschaft. Wenn man dann, ne, deswegen frage ich, es ist doch eigentlich natürlich, wenn man dann vielleicht die ersten Wochen bei dir arbeitet und zum ersten Mal damit konfrontiert wird, als, wie nennt man das, als Betreuer, ja, dass man da irgendwie unsicher vielleicht auch ist und sich vielleicht auch schämt sogar. Also am Anfang war es bei mir auch so, man schämt sich, man weiß im Moment nicht damit umzugehen. Genau. Aber mit der Zeit merkt man halt, okay, ich schicke den guten Knaben jetzt in sein Zimmer und da kann er seinen Orgasmus hervorrufen, sage ich mal. Achso, ihr macht dann doch was, ihr lasst ihn nicht gewähren, ihr sagt, geh mal in dein Zimmer und mach es da. Ja, ja, also wir haben einige bei uns, die sitzen im Wohnzimmer und dann fangen sie an, natürlich. Sie haben kein Schamgefühl, das ist eben so. Gibt es denn einen Lernprozess, wenn ihr 3-4 Mal gesagt habt, geh jetzt in dein Zimmer und mach das da, dass die Behinderten das dann automatisch machen? Teilweise ja. Also wir haben 2 Bewohner, die wissen, die gehen dann in ihr Zimmer, onanieren, putzen sich ab, gehen sich auch die Hände waschen, haben wir mit denen geübt. Wollte ich gerade fragen, bei Männern bleibt ja noch was übrig, wenn sie onaniert haben. Müsst ihr das denn wegwischen und machen die das selbst? Sie machen selbst. Machen selbst. Sie machen selbst. Andere, die müssen wir halt immer noch ins Zimmer schicken, die gehen sich dann danach auch duschen, mit Hilfe von uns natürlich dann auch. Ist ganz unterschiedlich. Wie ist das denn bei den Frauen? Onanieren die auch so unbefangen wie die Männer? Nein. Nein? Nein. Wie kommt das? Gute Frage. Kann ich nicht beantworten. Onanieren also, die überhaupt nicht? Doch, sie onanieren. Aber sie machen dann in ihrem Zimmer, als ob sie schon immer so gelernt haben. Ach, also das kommt eine geistig behinderte Frau fängt nicht mitten in der Wohngruppe an, sich den Schlüpfer auszuziehen und loszugehen. Nein, also hier in unserem Wohnheim ist es nicht so. Ich kann natürlich nicht für die Allgemeinheit sprechen, aber hier bei uns... Aber ist ja interessant, ne? Warum ist das bei Männern und Frauen da so unterschiedlich? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt sagen. Gibt es denn, bleibt es, du, gut, das ist jetzt das Thema Onanie. Nähern die Geschlechter sich denn auch an? Oder gibt es homosexuelle Verbindungen auch unter den geistig Behinderten? Gibt es einfach Verbindungen zwischen den Menschen? Sexuell? Ja. Es gibt... ich spreche jetzt mal für das Wohnheim, wo ich vorher gearbeitet hatte. Da waren sehr viele, die homosexuell waren. Sie haben sich dann auch ihre Sexualität gekauft. Gekauft? Oder verkauft, ja. Untereinander? Ja. Also mit was? Mit Kleinigkeiten? Mit Kleinigkeiten. Mit 2-3 Zigaretten zum Beispiel. Habt ihr das denn dann auch so richtig laufen lassen? Dann müssen doch ständig irgendwelche Sexorgien im Wohnbereich stattfinden. Ich sag mal, in diesem Wohnheim war ich Gott sei Dank nicht zu lange gewesen. Weil ich dort nicht so ganz klar gekommen bin. Okay, jetzt aber in deinem Wohnheim. Erzähl mal von dem. Also in meinem Wohnheim ist es so, wir haben einen Bewohner, der mir sehr am Herzen liegt, der würde gerne, der ist auch in der Werkstatt für Behinderte, hat auch sehr viel mit Frauen zu tun, der würde gerne eine Beziehung eingehen mit einer Frau. Leider Gottes ist das aber nicht möglich, da die Eltern der Frau oder die Eltern dieses Mannes nicht dazu einstimmen, die beiden zu unterbinden, dass es zu einer Schwangerschaft kommen kann. Ah, wenn es aber jetzt keine Eltern mehr gibt, dann seid ihr ja verantwortlich. Nein. Nein? Nein. Sondern? Dann gibt es vom Gericht einen Betreuer wird's gestellt. Und der muss das immer dann, der muss quasi grünes Licht geben. Ja. Und der kann es verhindern. Aber wie könnt ihr das denn nun verhindern? Wenn die beiden sich nett finden und sich auch sexuell anziehen finden und die machen es dann einfach mal. Reißt ihr die denn auseinander oder wie? Wir haben den Mann schon darauf vorbereitet. Also man weiß ja nie, was mal passiert. Wir haben den Mann auch darauf vorbereitet, dass es Kondome gibt. Wir haben auch mit ihm geübt, wie man die anlegen tut. Und wir hoffen, wenn es mal soweit wäre, dass er dann das Kondom auch anlegen würde. Nun ist das ja wirklich ein sehr ernstes Problem, was dahinter steckt. Ja. Wenn jetzt 2 geistig behinderte Menschen ein Kind bekommen, wie funktioniert das dann? Erste Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind auch geistig behindert ist? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, denn eine geistige Behinderung ist nicht vererbbar. Aber die zweite große Frage ist ja, wer trägt dann Verantwortung für das Kind? Sind die Menschen dann doch in der Lage, das zu machen oder sind sie es nicht in der Lage? Also es ist ja schon problematisch, ne, das Ganze. Also wenn Sie dazu in der Lage wären, dann wären Sie mal nicht hier im Wohnheim für Behinderte. Mhm. Denn im Wohnheim für Behinderte sind nur Menschen, die mit ihrem eigenen Leben nicht klarkommen oder die es nicht selbst bewältigen können. Mhm. Also Sie können dann auch keine Kinder erziehen. Das heißt, du findest es eigentlich auch unverantwortlich, wenn ein Kind entsteht durch ein Verhältnis zwischen zwei geistig behinderten Menschen. Ja. Mhm. Also ich finde es nicht unverantwortlich von den Behinderten, sondern ich finde es unverantwortlich von den Betreuern. Aber man könnte das Ganze könnte man auch ganz einfach regeln, dass man den Leuten eben auch den sexuellen Spaß zugesteht, indem man sich sterilisiert. Ja. Und die haben ihren sexuellen Spaß und alles ist in Ordnung. Und ja. das ginge doch, ne? Das ginge. Das sage ich ja. Das ist unverantwortlich von den Betreuern. Mhm. Das heißt, du würdest dafür sogar plädieren, dass man geistig behinderte Menschen sterilisiert, damit sie letztendlich auch diese Lust, diesen Lustfaktor Sexualität richtig nehmen können. Ja. Mhm. Also es kommt natürlich auch immer auf den Grad der geistigen Behinderung an. Mhm. Das muss man natürlich immer sehen. Mhm. Es gibt auch geistige Behinderte, die in einer Außenwohngruppe leben, die ihr Leben selbst in der Hand haben, die halt nur in gewissen Bereichen eine Betreuung brauchen. Mhm. Es gibt halt aber auch die schwerer Behinderten, mit denen ich ja zu tun habe. Mhm. Und da sage ich, sie müssen sterilisiert werden. Mhm. Warum ist das denn nicht so? Warum ist das nicht gang und gäbe? Falsche Eitel der Eltern. Falsche Eitelkeit der Eltern? Ja. Was hat das mit der Eitelkeit der Eltern zu tun? Es gibt eine Eltern-Kind-Beziehung. Mhm. Und die Eltern, oder die meisten Eltern von geistig Behinderten, kommen nicht damit klar, dass ihr Kind behindert ist. Also vielleicht kommen die auch gar nicht damit klar, dass ihre geistig behinderten Kinder sexuelle Gelüste haben. Kann ja. das sein? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Denn es könnte ja passieren, ich spreche jetzt für die Eltern bzw. Betreuer, es könnte ja passieren, dass mein Kind ein eigenes Kind hat und meine Umwelt reagiert falsch darauf. Mhm. Ah ja. Mhm. Ja, das ist die Schwierigkeit. Die Umwelt, die Bevölkerung ist zu wenig über Behinderte aufgeklärt und also, da gibt es viel zu tun. Das heißt, unproblematisch ist für dich in dem Bereich, in dem du arbeitest, die Onanie. Ja. Das ist völlig unproblematisch. Unproblematisch ist, so habe ich es gerade auch rausgehört, wenn homosexuelle Verbindungen auftauchen. Oder gibt es da auch schon Bedenken? Ja, da gibt es schon Bedenken schon. Also man, warum? Also ich habe vorhin gesagt, das war in einem anderen Wohnheim gewesen. Ne? Und da war es gang und gäbe, dass auch Behinderte mit AIDS-Infizierten Geschlechtsakt hatten. Woher hatten die AIDS-Infizierten denn den AIDS-Virus, wenn die nur in Heimen gelebt haben? Nee, sie ist ja nicht nur unter Behinderten. Ist ja auch Behinderte und Nichtbehinderte. Aber wie kommen die Nichtbehinderten in Kontakt mit den Behinderten, wenn die immer geschlossen in dem Heim leben? Nein. Die leben ja nicht nur geschlossen im Heim. Das ist ja keine Verwahranstalt, sage ich mal. Mhm. Ist ein Wohnheim. Die kommen Lass uns mal über dein Heim reden, in dem Bereich, in dem du arbeitest. Wenn da jetzt zwei Männer irgendwie, zwei geistig behinderte Männer Spaß aneinander haben, gehst du dazwischen? Es kommt darauf an, wie weit es geht. Man muss es beobachten. Also zunächst mal, wenn es jetzt streichen und küssen wäre, natürlich nicht, um Gottes Willen. Mhm. Wenn die beiden sich gegenseitig onanieren würden, auch nichts dagegen. Mhm. Wenn es dann aber zum Geschlechtsakt kommen würde, würde ich jetzt in der jetzigen Situation wahrscheinlich sagen, okay, komm, wir müssen Aufklärung machen. Mhm. Wie sieht es mit Kondome aus? Können die damit umgehen? Mhm. Oder wie verhalten wir uns? Also, dagegen hätten wir alle aus unserem Wohnheim zum 99% nichts. Mhm. Es geht ausschließlich um die Prophylaxe, dass sich niemand infiziert. Genau, genau. Mhm. Mhm. Ist das ein großes Thema eigentlich bei deiner Arbeit? Wie gehen wir damit um, mit dem Phänomen Sexualität? Ja. Ja. Sehr großes. Mhm. Und es gibt. Was ist das Hauptproblem dabei? Dass die Bewohner an die richtigen Partner geraten. Mhm. Mhm. Also es gibt leider Gottes auch Partner in Anführungszeichen, die heute da sind, morgen da sind, also bei den Männern, ne? Dass sie daher fliegen. Und dann haben wir schon die Angst, dass eine Infizierung kann. Jetzt muss ich mal was ganz Persönliches fragen. Ja. Was machst du oder was machen deine Kollegen, wenn der ein oder andere Behinderte oder die ein oder andere geistig Behinderte dich oder euch anmacht? Sexuell. Das kommt sehr oft vor. Und wie reagierst du dann? Man muss ihnen die Grenzen zeigen. Denn wir alle hier im Wohnheim, wir sind verheiratet. Und wie ich zu Anfang auch schon gesagt habe, geistig Behinderte sind Menschen wie du und ich. Gibt es denn da nicht ein ganz großes, eine große Gefahr auch, dass Missbrauch getrieben wird? Dass also Betreuer diese Situation von geistig behinderten Menschen ausnutzen und sich dort auf sexuelle Dinge auch einlassen? Die Gefahr besteht, ja. Hast du da auch schon aus deinem Bereich was gehört mal oder gab es da Vorfälle? Ja. Aber sind die zur Anzeige gebracht worden? Selbstverständlich. Was wahrscheinlich sehr schwierig ist, weil die Aussagen sind natürlich schwieriger dann hinzukriegen mit geistig behinderten Menschen als mit nicht behinderten. Ja, eben. Also die sind selbstverständlich zur Anzeige gebracht worden, die Mitarbeiter sind entlassen worden. Das war Gott sei Dank vor meiner Zeit. Aber das gibt es leider Gottes schon. Also Volker, ich glaube, das war für uns alle sehr interessant, was du erzählt hast, weil wir, die mit diesem Bereich nichts zu tun haben, natürlich auch nie davon erfahren. Und man sich alle möglichen Gedanken macht, aber konkrete Dinge eben nicht weiß. Dann sage ich einfach, geht mal in ein Wohnheim für Behinderte. Jedes Wohnheim ist offen. Es ist eine öffentliche Institution. Geht mal rein und schaut einen Tag rein. Und ihr werdet die Behinderten besser verstehen. Trauen sich die meisten Leute natürlich nicht. Ne? Ich will auch nicht irgendwo anklicken und sagen, ich will mal gucken hier, wie es bei euch abgeht. Ich will ja mal geistig Behinderte onanieren zugucken. Kann man ja auch nicht machen. Das ist ja, schon klar. Ja, nee, da muss man schon ein bisschen mit feinem Gefühl rangehen. Und insofern ist es gut, dass du angerufen hast und uns sehr sachlich darüber erzählt hast. Okay. Ich danke dir und alles Gute für deine Arbeit. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Tschüss. Christel, 51 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Christel. Bist du behindert? Ja, ich bin selber behindert, sitze seit dem zweiten Lebensjahr im Rollstuhl. Seit dem zweiten Lebensjahr? Was ist da passiert? Ich hatte eine Kinderlähmung. Eine Kinderlähmung. Wie sieht dein Körperzustand heute aus? Du kannst nicht laufen? Also, nein, ich kann nicht laufen. Das rechte Bein ist total gelähmt. Also keine Muskeln. Und das linke etwas. Und dann noch ein bisschen mit den Rücken. Aber die Arme und so kannst du bewegen? Ja, das ist alles super. Kopf, Arme und sowas. Ja. Wie lebst du? Lebst du alleine? Ich habe eine Beziehung, auch mit einem Rollstuhlfahrer, und der ist auch querschnittgelähmt. Hat er auch Kinderlähmung oder ist es ein Unfall? Nein, Querschnittlähmung. Das heißt immer Unfall, ne? Querschnittlähmung. Ein Unfall, vor 7 Jahren ein Unfall. Ja. Und wie lange seid ihr zusammen? 2 Jahre. Und wie klappt die Sexualität zwischen euch beiden? Jetzt habe ich über ein halbes Jahr keine, da er in Koblenz im Krankenhaus liegt. Und aber sonst klappt die Sexualität eigentlich wunderbar. Es ist genauso wie die erste Dame, mit der du heute gesprochen hattest. Dass es da keine Erektion mehr gibt und dass wir das alles anders eben machen müssen. Also der Wilhelm hat ja vorhin erzählt, der, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der sehr lange auch querschnittsgelähmt schon ist, dass er eine Erektion auch hinbekommt, aber keinen Orgasmus. Bei euch ist das anders? Doch, er kriegt auch einen Orgasmus. Den er auch spürt? Den er auch spürt, aber er kriegt, wie soll ich jetzt sagen, bin ich aufgeregt. Macht nichts, komm. Er kriegt keinen Steifen. Er kriegt keine Erektion. Nee. Also er ist ganz spitz. Also, er möchte auch gerne. Das heißt, ihr könnt den klassischen Geschlechtsverkehr nicht durchführen? Nein, der geht nicht. Nee. Was macht ihr dann im Bett miteinander? Ja, da haben wir ja noch Hände und... Und Münder. Münder, genau. Zum Beispiel. Da bin ich aufgeregt. Wie ist das denn bei dir? Wie empfindlich oder empfänglich bist du für sexuelle Reize? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Bei dir ist alles ganz normal. Ja, ja. Also meine Partner waren sonst eigentlich auch immer gesund. Ach, du hattest vorher auch? Ich bin mit einem gesunden Partner verheiratet. Vorher? Habe auch jetzt, habe 10 Jahre mit einem gesunden Mann zusammengelebt. Und das lief alles wunderbar. Aber ich bin jetzt super glücklich mit diesem Mann. Wenn du 10 Jahre mit einem gesunden, mit einem nicht behinderten Mann zusammengelebt hast, hast du eine ganz andere Sexualität erfahren als jetzt mit deinem jetzigen Partner? Ja, es war eine unheimliche Umstellung für mich, ja. Würdest du denn sagen, dass diese Sexualität, die du jetzt erlebst mit deinem querschnittsgelähmten Partner, eigentlich genauso erfüllend ist wie die andere? Ja, muss ich sagen. Doch, muss ich sagen. Aber es hat sicher auch eine gewisse Zeit gedauert, ne? Oh ja. Man ist auch sehr zurückhaltend. Also ich habe mich erst auch gar nicht getraut, ja. Jetzt muss ich mal was ganz Praktisches fragen. Du entschuldigst, wenn ich jetzt so blöd frage, aber die Frage liegt mir jetzt auf der Zunge. Wenn zwei Menschen im Rollstuhl quasi sitzen, ist es doch kompliziert, sich überhaupt zu bewegen. Wie bewegt ihr euch zueinander und... Ja, ich bin die Beweglichere. Du bist die Beweglichere? Ja. Mhm. Dann mache ich das alles sozusagen. Und du arrangierst das dann? Ja. Und es passiert natürlich alles wahrscheinlich im Bett? Ja, ja, sicher. Das ist dann einfach... Ein riesenschönes, großes Bett. Extra gebaut, schön Nein, groß. Ich bin ja nur nicht sehr groß. Ja. Und er auch nicht und sehr dick sind wir auch nicht. Da klappt das super. Vermisst du denn dennoch manchmal so das Gefühl, mal wieder mal richtig mit einem Mann zu schlafen? Ja. Das schon? Ja. Mhm. Weiß das dein Partner? Ach, das darf ich Ihnen nicht sagen. Der... Ja. Nee. Das ist ja anders, wenn man jetzt von Kind auf an einem Rollstuhl sitzt, als wenn man jetzt erst einen Unfall hatte vor 7 Jahren. Mhm. Und er ist ja dadurch auch sehr eifersüchtig. Ich sehe auch nur nicht schlecht aus. Mhm. Jetzt sind wir über ein halbes Jahr getrennt. Aber nicht getrennt im eigentlichen Sinne, sondern durch das Krankenhaus. Ja. Ich kann dort auch nicht so hinfahren, weil sie keine Übernachtungsmöglichkeit haben. Und sie kriegen das noch, er ist jetzt schon 5-mal operiert worden und sie kriegen es einfach nicht. Ist er am Rücken operiert worden? Nein, er wohnt sehr weit weg von hier, 800 Kilometer, und hat sich wund gesessen im Auto. Und seit dem Sommer ist er da schon jetzt. Ach so, ihr wohnt gar nicht zusammen in einer Wohnung? Nein, wir haben immer ein paar Wochen hier in Berlin. Ach so, ach so. Und dann ein paar Wochen im Saarland. Ah ja, ah ja. Oh, das ist aber dann sehr unangenehm, ne? Wenn er sich wund gesessen hat und... Ja, jetzt wird er am Montag 5. Mal operiert. Und wie sieht's aus im Moment? Wie geht's ihm? Ja. Nicht so doll. Nicht so doll. Mhm. Also wir sind nur am Telefonieren eben. Mhm. Ich habe das doch richtig verstanden, dass du ihn kennengelernt hast, als er auch schon querschnittsgelähmt war. Mhm. Ja. War das für dich damals, du hattest ja vorher nur nicht behinderte Männer als Partner, war das eine Weile eine Überlegung? Möchte ich mich darauf einlassen? Will ich das? Das war schon eine Überlegung. Mhm. Aber dann hat er dein Herz erobert. Ja, genau. Er war ganz lieb und süß und ist er ja sowieso. Ja. Und ich möchte auch gar keinen anderen mehr. Ja, das ist eine tolle Liebeserklärung. Schade, dass er jetzt nicht zuhören kann oder zusehen kann. Das ist schade. Liebe Christel, bestell ihm mal herzliche Grüße von mir. Ich weiß nicht, ob er mich kennt. Und doch, er kennt dich auch. Alles Gute. Wir haben dich hier abends immer im Bett angeguckt. Ah ja, gute Besserung, auf dass ihr beiden dann bald wieder zusammen sein könnt. Ja, danke schön, Dume. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Konstanze. Hallo, Konstanze. Hallo. 17 Jahre alt. Ja. Behindert, nicht behindert? Behindert. Behindert. Und was hast du? Kleinwuchs. Kleinwuchs heißt, du bist eine ganz kleine Frau? Ja, 1,04 Meter. Bitte? 1,04 Meter. 1,04 Meter. Hm? 17 Jahre alt, das heißt, da kommt auch nicht mehr viel, ne? Nö, also bei meinem Kleinwuchsart kann man höchstens 1,10 Meter werden. Ja, das macht den Kohl auch nicht mehr fetter, ne? Nee. Nee. Ich muss anders fragen. Wann hast du das kapiert oder realisiert, dass du eine Behinderung hast, dass du kleinwüchsig bist? Im Kindergarten. Schon im Kindergarten? Ja, die wollten alle mit mir Baby spielen, haben mich immer rumgetragen. Mhm. Mhm. Unser Thema ist ja immer heute Behinderte und Sexualität. Ja. Wie sieht das bei dir aus? Hast du schon sexuelle Erfahrungen gemacht? Ja, ich habe jetzt seit 9,5 Monaten einen Freund. Und wie groß ist der? 1,75 Meter ungefähr. 1,75 Meter. Und wie klappt das zwischen euch beiden? Ganz normal. Wie habt ihr euch kennengelernt? Auf einer Musikschulfreizeit. Auf einer was für eine Freizeit? Musikschule. Eine Musikschulfreizeit. Mhm. Hm. Hat er dich angebaggert oder du ihn? Oh, und wir sind eher beide schüchtern gewesen. Er war der Schüchterne. Ja, und naja, dann hat es eben ungefähr 5 Monate gedauert, bis es zusammenkam. Bis es dann losgegangen ist. Ja. Hast du denn aufgrund deiner kleinen Wüchsigkeit Hemmungen gehabt? Totale. Ja. Ist das dein erster Freund? Ja. Hm. So. Erzähl mal von den Hemmungen. Was für Gefühle das so sind. Ja, man denkt eben, man hört ja mal diese Jungen so reden, ja, meine Freunde soll groß, blond, Riesenbeine haben, ne? Und vollbusig sein. Ja. Das kann man als Kleinwüchsige einfach nicht sein. Mhm. Dann denkt man eben, ja, was ist, wenn der jetzt sagt, ne, ich will auch nicht mit so einem Dötzen zusammen sein. Mhm. Hat man eben Angst, dass man abgewiesen wird, wenn man behindert ist. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man ständig konfrontiert wird mit solchen Idealvorstellungen von tollen großen Frauen und weiß ich was alles, dass man dann auch immer schüchterner wird, ne? Und sich vielleicht noch immer weniger traut. Ja, also jung so anzusprechen, so auf Gefühle hin schon, aber sonst eigentlich kommt es immer ganz drauf an, wie man sonst seinen Charakter hat. Ich war eigentlich immer sehr so spontan und auch auf die Leute zurückgehend. Ja. 5 Monate hat es gedauert, bis ihr dann zueinander kamt. Ja. Jetzt seid ihr zusammen seit April. Seit April letzten Jahres. Mhm. Seit April letzten Jahres. Wie war das dann bei dem ersten Sex, Konstanze? Nee, miteinander geschlafen haben wir noch nicht. Ach, ihr habt noch gar nicht miteinander geschlafen? Nee. Das steht noch aus. Gab es denn schon sexuelle Kontakte, so etwas, so mal kuscheln oder? Ja, das ist ja logisch. Das schon. Ja. Wie weit ging es denn schon? So, dass wir schon unter Wäsche nebeneinander lagen. So weit auch schon. Aber ganz nackt lag er noch nicht nebeneinander. Nee, dann hätte man ja wahrscheinlich miteinander geschlafen. Ja, muss ja auch nicht gleich sein. Man kann ja, gibt ja auch Petting und solche Späße. Ja, Späßchen. Aber das wäre schon recht wahrscheinlich gewesen. Ja. Wie erklärst du dir das? Ist ja auch nur doch eine lange Zeit jetzt, dass ihr dann schon zusammen seid, dass ihr diesen letzten Schritt noch nicht gewagt habt. Och, einmal wegen Verhütung, aber keine hatten. Naja gut, da kann man sich ja besorgen. Ja, und weil wir eben uns Zeit lassen wollen. Mhm. Hast du Angst auch ein bisschen davor? Ich würde mal sagen, genau wie andere Leute auch. Mhm. Also das hat jetzt gar nicht groß damit zu tun, dass du behindert bist, sondern nee. Einfach generell, da muss man sich halt mit Zeit lassen und man muss sich aneinander rantasten. Ja. Ja. Würdest du denn, wenn du jetzt so angegriffen wirst von außen, gibt es das übrigens, dass Leute euch irgendwie ansprechen und sagen, guck mal, dieses komische Pärchen da an, die Winze. Also angestarrt werde ich schon ziemlich oft. Und ein paar Leute haben auch schon pädophil gesagt, man, dass er pädophil sei, aber die wollten mich eigentlich ärgern. Das haben zwei schon von denen gewöhnt, dass mich immer dauernd ärgern. Mhm. Dann kamen auch solche Sprüche von denen, die standgebläst und sowas. Mhm. Sehr verletzend gewesen, aber... Muss man auf durchzuschalten, ne? Ja, aber es ist nicht so leicht. Mhm. Klar, aber es bleibt einem eigentlich gar nichts anderes übrig. Entweder eine freche Antwort geben oder auf durchzuschalten, ne? Und ich meine, es ist ja toll, dass ihr beide euch jetzt mal gefunden habt. Und ich finde es auch toll, dass ihr euch so viel Zeit lasst. Das muss auch nicht. Es muss nicht gleich immer ins Bett und rapzapp und so. Überhaupt nicht. Je mehr Zeit ihr euch jetzt lasst, vielleicht wird es umso schöner dann. Und umso mehr könnt ihr es dann auch genießen. Mhm. Tolle Sache. Konstanze, alles Gute. Und schönen Gruß an deinen Freund. Ja. Tschüss. Carmen, hallo. Hallo. 29 Jahre alt, hallo. Hallo. Bist du eine behinderte Frau? Ja, ich bin eine behinderte Frau. Und was hast du für eine Behinderung? Die nennt sich Spina Bifida. Oh, das musst du uns erklären. Das heißt, fehlen jemanden 35 Zentimeter, sind es bei mir, fehlt einfach an Wirbelsäule. 35 Zentimeter? 35 Zentimeter. Das ist eine ganze Menge Stoff. Ja, das ist eine Menge. Das heißt, du siehst ganz zusammengedrungen aus, oder wie? Also ich bin jetzt 1,50 Meter und wäre normalerweise 1,85 Meter. Mhm. Also die Puppe... Man merkt schon, ja, also ich sehe etwas dicker aus, sage ich mal. Also die üblichen Proportionen stimmen nicht, ne? Ja, die stimmen einfach. Also der Mittelteil ist einfach viel zu kurz, um es mal sehr platt auszudrücken. Ja. Das ist eine ganz klassische Behinderung, ne? Kann man so sagen. Ja. Und es kommt von Geburt an, na klar. Kommt von Geburt an, ja. Welche Erfahrung hast du jetzt gemacht mit Sexualität? Also erstens denke ich, Behinderte haben Sexualität wie jeder andere auch. Haben wir gehört heute Abend. Ja. Ne? Mhm. Ich bin im Moment verheiratet seit 7 Jahren, aber vor diesen 7 Jahren habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es verschiedene Männer gibt, die das einfach interessant finden, mit Behindern ins Bett zu gehen. Mhm. Ja, das habe ich gar nicht schon mal angedeutet. Ne? Hast du solche Männer kennengelernt auch? Ja, leider. Du sagst leider, es ist also keine gute Erfahrung gewesen. Nein, also man hat die Leute kennengelernt, hat sich unterhalten, man hat vielleicht auch was für denjenigen empfunden, ist dann ins Bett gegangen und danach war einfach Funkstille. Und, ja, das war's dann. Und derjenige hat sich nur aufgegeilt an deiner Behinderung? Ja gut, nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich denke ganz einfach, dass es für viele Männer einfach interessant ist, mit jemandem ins Bett zu gehen, wo eben irgendein Handicap hat. Mhm. Oder sogar vielleicht, wenn eine Frau auch gelähmt ist, die ganz hilflos ist, ne? Ja, also ich bin mit 17 vergewaltigt worden von meinem Freund. Mhm. Und ich denke auch, das hätte nicht sein müssen. Mhm. So, jetzt hast du aber was ganz Schönes am Anfang gesagt. Du bist seit 7 Jahren schon verheiratet. Ja. Und ich hoffe, dass du glücklich verheiratet bist. Ja, bin ich. Bist du? Mit einem Behinderten oder nicht Behinderten? Nein, der ist nicht behindert. Mit einem nicht Behinderten. Und es klappt alles. Wunderbar. Hast du Kinder? Habt ihr Kinder? Nein, aber wir möchten Kinder haben. Dann wünsche ich euch das von Herzen. Danke. Und alles Gute weiterhin in eurer Ehe. Ja, ich hätte noch eine Frage. Ich hätte gerne eine Autogrammkarte. Ja, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Okay, gut, komm. Okay. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Gunther Papperitz. Wir sind morgen wieder da. Wir sehen und hören uns morgen, hoffentlich, um 1 Uhr im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow, einem offenen Talkradio. Dann können wir uns unterhalten wieder zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht und sage Ciao und Bye-Bye. Bis morgen.